1974 spielen Queen zum ersten Mal in München. Freddie hat bis zur Weiterreise noch einen Abend frei. Er stürzt sich ins Münchner Nachtleben. Das große bayerische Dorf ist damals international bei schwulen Männern mehr als ein Geheimtipp. Der wichtigste Reiseführer listet um den Gärtnerplatz unzählige Bars und Diskotheken. Manche sind heute noch queere Institutionen. Da wusste er schon, dass es da viele Möglichkeiten gibt, sich zu bewegen, sich auszuleben, ohne dass man von den Medien verfolgt wird, ohne dass die Gerüchteküche brodelt, ohne dass die Fans ihn belästigen. München hat er halt irgendwie geliebt oder ich weiß auch nicht. Ne? Ein Bier hätte es in London auch gegeben, wahrscheinlich. Ne? Aber die Atmosphäre war halt persönlich ja auch. Ne? Man war unter sich. Auch musikalisch hat München Potenzial. Die Musicland Studios im Arabella-Hochhaus. Hier entsteht mit modernster Technik ein neuer Queen-Sound. Hier setzt die Band den Studios ein Denkmal. Also die haben da sich ausprobieren können mit enormem Erfolg. Man denkt immer, Bohemian Rhapsody sei die erfolgreichste Single von Queen. Stimmt nicht. Also das Münchner Another One Bites the Dust ist mit Abstand die erfolgreichste Single von Queen. Stadtführerin und beste Freundin, die Schauspielerin Barbara Valentin. Zeitweise teilt man sich eine Wohnung, feiert manchmal tagelang. Komischerweise habe ich das so ganz selbstverständlich auf Freunde mit nach Hause gebracht und denen sind immer die Augen rausgefallen, wenn da gerade Freddie Mercury in der Küche stand in der Unterhose. Und für mich war das so irgendwie so, ich habe die auch gar nicht vorgestellt oder so. Und die dachten so, oh, da stand gerade Freddie Mercury in der Küche. Ich so, ja. Freddie liebt seine Münchner Nächte. Am Nachmittag ein Glas Champagner in Kais Bistro. Zum Essen in die Deutsche Eiche. Lieblingsgericht Knoblauch-Cappellini, bis heute auf der Karte. Danach Ochsengarten, älteste Lederbar Deutschlands. Einlass nur für Männer. Der war ein Gast, wie jeder andere auch. Da war kein Star und kein gar nichts. Ne? Über die Straße tanzen im Pimpernel. Wenn es hell wird, geht's oft mit Barbara Valentin ins Heiliggeiststüberl am Viktualienmarkt. Wohl die einzige Borzen der Welt, die Freddie Mercury für ein Weißwurstfrühstück geputzt hat. Barbara hat dem Freddie einen Besen in die Hand gedrückt. Als alles okay war, gab's die Weißwürste für Freddie und Barbara. Auch sowas war möglich in München. Die unbeschwerten Münchner Jahre enden 1985. Freddie feiert im Henderson in der Müllerstraße seinen 39. Geburtstag. Heute die Paradiso-Tanzbar. Wahrscheinlich weiß Freddie damals schon, dass er HIV-positiv ist. Es wird eine große Abschiedsparty. Es ist alles im Endeffekt im Fummel gekommen auch. Ne? Weil so sind wir unter Tags oder sonst auch nicht rumgelaufen. Ne? Ja, Fasching war ein Scheißdreck dagegen. Ne? Bei der Party entsteht das Video zu Living on My Own. Die BBC weigert sich lange, den legendären Münchner Abend zu zeigen. Man sieht nicht nur nackte Hintern, man sieht mehr. Es gibt viele verpixelte Szenen. Freddie hat's krachen lassen und München hat ihn dazu animiert. Und da kannte er keine Grenzen. Kurz danach geht Freddie zurück nach London. Mit 45 stirbt er an den Folgen seiner AIDS-Erkrankung. München schenkte ihm 6 intensive Jahre der Freiheit. Vielleicht seine besten.